Nun etwas für die an Völker- und Sprachkunde Interessierten. Als ich eines Tages im Unterengadin durch die Alpen wanderte, ich kam vom Oberengadin her, wo ich das Haus besuchte, in dem einst Nietzsche gewohnt hatte, beabsichtigte ich, meinen Weg auf einer der durch Südtirol führenden Bernsteinstraßen fortzusetzen, eine der Straßen, die im Sinne des rechtsläufigen Hakenkreuzes nach Norden hin zum entschwundenen Thule führt. Schließlich befand ich mich nach stundenlangem Aufstieg einem beeindruckenden Berggipfel gegenüber, der hier und da mit Gletschern bedeckt war. Man nennt ihn den Pitzbuin. In diesem ganzen Bezirk wird die alte rätoromanische Sprache bzw. das Ladinische, wie man uns sagte, eine Art Neulateinisch gesprochen, und man versteht dort das alte Rätisch und Graubündnerisch und die Mundarten von Tirol, Friaul und des heutigen Triest. Mit Ladinisch bezeichnet man auch Ausdrücke aus dem Altkastilischen sowie aus dem vom Latein abgeleiteten Romanischen. Vor mehr als zwei Jahrtausenden sind die römischen Legionen hier durchgezogen. Aber von welcher Rasse wurde damals dieses Hochgebirge und diese Pässe bewohnt? In die Wände der alten Wohnstätte sind Hakenkreuze eingeritzt. Der Schweizer Kanton Graubünden grenzt an Österreich und an das italienische Tirol, an jenes ganze Gebiet von Meran und Bozen, an jenes Bozen, das einst von dem Gotenkönig Theoderich II., dem großartigen Dietrich von Bern, in Verona beherrscht wurde. Hier führt der Treu de Reses, der Rosenpfad Tirols, vorbei, der vielleicht jene Bernsteinstraße ist, die Straße jenes geheimnisvollen Steines, vielleicht des Grals, die nach Norden zum Berge der Begegnung in der hohen Mitternacht führt, die Straße dieses Steines oder Schatzes, der im Besitz der Goten war. Gérard de Sade meint, die Goten seien aus anderen Welten, von anderen Sternen gekommen. Und der Kirchenheilige Sankt Augustin will die Römer davon überzeugen und erreicht das scheinbar auch, dass die Goten Leute sind, die sich von euch und von uns unterscheiden. Mit uns meint er die Semiten, weil ja Sankt Augustin einer von ihnen war. Dietrich von Bern war Arianer. Daraus entspringt die schwarze, lateinisch-semitische Legende von gotischer und germanischer Ethnologie, in der das Volkstum der Goten und Germanen herabgewürdigt wird. Mussolini sprach von dem Barbaren des Tacitus, da er ja kein Eingeweihter war und nicht wusste, dass die Ursprünge die gleichen waren und dass er die letzte Treue und Hilfe ausgerechnet von diesem Barbaren erhalten sollte. Die innere Erde ist in die Hölle umgewandelt worden, weil dort Luzifer und seine Engel oder die besiegten Heiden weilen. Dort befindet sich auch König Artus, spanisch Arctus, Bär, das den hohen Norden versinnbildlichende Tier, das heißt Amfortas, der Gralskönig, Friedrich II. Von Hohenstaufen und Dietrich von Bern. Denn hier liegt tatsächlich König Laurins Rosengarten, der Rosengarten der Nomus von Tirol. Hier ist das Paradies. Und das wissen die einsamen Bergsteiger, die nicht zum Sport, sondern aus einem Gefühl der Mystik und Verehrung heraus die Berggipfel besteigen. Und nur auf den höchsten Gipfeln lässt Luzifer ein Zwiegespräch zu und gestattet das Aufnehmen einer Verbindung zu ihm, denn hier, inmitten seines Schweigens, ist es, wo die Feuerlilien der ewigen Liebe blühen und wo man zuweilen den Eingang zum inneren Paradiese findet. Otto Rahn führt eine Versweise aus einem Bergsteigerlied an. Wir sind die Fürsten dieser Welt und wir werden es auch im Jenseits sein. Und der König dieser Fürsten ist Luzifer, der Bezwinger schwindelerregender Höhen, von denen er herabgestürzt wird. Man steigt auf, höher, immer höher. Findet einmal ein Bergsteiger den Eingang zur inneren Welt, zum Rosengarten, am Berg Buin, zur Stadt Asgard im Elbrusgebirge, zur Stadt der Kaiser in den Anden, dann muss er, um die Tür zu öffnen, ein Lied voller Sehnsucht nach der fernen Geliebten, die im Monat Mai starb, anstimmen, das Minnelied der Maienbraut, derer er sich in seinen Bluterinnern wieder bewusst geworden ist. In seiner Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies der Venus des Morgensternes, dem Paradies von Arjana Vaii und dem verschwundenen Thule am Pol. Und deshalb muss dieser Bergsteiger, dieser Alpinist, außer einem Krieger auch noch ein Dichter sein, der einem Parzival auf der Suche nach dem Gral gleicht, der mit der Erinnerung an die Geliebte im Herzen von Stufe zu Stufe höher steigt. Und er wird sie als Auferstandene in König Laurins Rosengarten, auf dem Rosenweg, auf dem Treu de Resis, im Tal der Blumen, in der Stadt der Kaiser, auf der Bernsteinstraße, im Morgenstern wiederfinden. Otto Rahn schreibt, Dietrich bedeute im Deutschen Hauptschlüssel, der alle Türen öffne. Die Goten kommen von Asgard, vom Kaukasus, vom Goldenen Vlies. Vielleicht haben sie es getragen. Sie kommen herab von den göttlichen Asen und Osen, die den Tuatas de Danann der irländischen Sage, der Edda, gleichen. Alle diese Einwohner von Graubünden und Tirol dürften vom Osten abstammen. Aber sie wissen es noch nicht, sie kennen nicht einmal die Bedeutung des alten Wortes Buin, das dem Ario-Indischen, heute gesprochenen Ladinisch, untergegangen ist. Mich hat es viel gekostet, es schließlich zu erfahren. Es bedeutet Stier, Rind. Und man versteht, dass es so ist, da dieser Gipfel auf uns zukommt wie ein angreifender dunkler Stier. Der Stier ist ein symbolisches Tier in dem Kult und bei der Einweihung des ario-iranischen Mithras-Gottesdienstes, der dem Gotte des Sonnenlichts geweiht war und der auch den römischen Legionen, die hier mit ihren Magierheiligen und ihrem Kaiser vorüberzogen, teuer war. Der Ochse Nandi ist in Indien das Trägerelement, das Vehikel für Shiva, des Herrn des Yoga, der Unsterblichkeit in der ario-indischen Einweihung. In beiden Fällen bedeutet er den Kampf des eingeweihten Helden, des hyperboreischen, sonnenhaften Kampfes gegen die Kräfte des Dunklen, die im riesigen, entsetzlichen Stier verkörpert sind und die er in sich selbst und außerhalb vernichtet. Er besiegt und beherrscht sie und macht sie zu seinem gefügigen Vehikel. So sind also Shiva und Mithra ein und dasselbe, wie auch Apollo und Luzifer, die Lichtgötter. Und nun sind wir da, worauf ich hinaus wollte. In Peru gibt es einen Fluss mit Namen Buin. In Chile gibt es eine Ortschaft gleichen Namens und auch ein Regiment von Soldaten, die vom kriegerischen Geist der alten Legionen beseelt sind, die jedoch von der esoterischen Mithras-Lehre nichts wissen, auch nicht vom goldenen Band. Das Wort Buin erscheint in keinem Wörterbuch der spanischen Sprache. Trotzdem aber ist eine gemeinsame Wurzel ersichtlich von Buin und Buey, spanisch Ochse. Genauso wie zwischen Englisch Bull, Französisch Bœuf und Italienisch Buey. Welche seltsame Absicht oder welcher Zufall mag hier walten, dass in diesen weltabgelegenen Gebieten dieser seltsame Ausdruck auftaucht, der vielleicht den Gedanken an die Kshatriya, Eingeweihter der ario-indischen Kriegerkaste, in den Seelen der einheimischen Kriegerscharen widerspiegelt, den Gedanken an den mithraistischen Lichtgottesdienst des einsamen Sternes, des Verkünders der schwarzen Sonne hinter der goldenen Sonne und des grünen Strahls hinter der schwarzen Sonne. Der Padre Mascari vermutete zwar, dass man in der Stadt der Kaiser ein unverständliches, den Laien nicht zugängliches Latein oder ein heiliges Griechisch gesprochen habe. Und auch Hans Günther dachte so, als er behauptete, dass das nordische polare Element in den weitest entfernten Gebieten und Völkern zu finden sei. In diesem Falle trifft dies genau auf den Südpol zu, und die amerikanische Legende, die keine ist, sondern die Wahrheit, rührt von den weißen Göttern her. Welch geheimnisvolle Gleichzeitigkeit, Synchronismus, um weiterhin den Ausdruck C.G. Jungs zu gebrauchen, brachte, ja führte auch mich mit dem sicheren Instinkt einer Skua, einer Taube der Antarktis zu, diesem so weit von meinem heiligen Anden entfernten Alpengipfel. Aber ist das wirklich so?